Zigeuner, Sinti, Roma, Armutsflüchtling, rumänischer oder bulgarischer Einwanderer. Der Begriff Zigeuner war die traditionelle Bezeichnung für eine Gruppe von Volksstämmen, die vor etwa 1000 Jahren Indien verließen und seitdem in Europa leben. Sprachforscher vermuten, dass der Name aus dem altgriechischen Atinganoi, die Unberührbaren, und dem altpersischen Ahinka, Schmied, entstanden ist. Die in Deutschland gebräuchlichen Begriffe Sinti und Roma sind die Namen zweier großer Gruppen. Daneben gibt es noch die Manouche in Frankreich und die Calais. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Versuch der Vernichtung der Zigeuner durch die Nazis wuchs die Ablehnung der mit negativen Zuschreibungen verbundenen Benennung Zigeuner. Stattdessen wurden die Stammesnamen Sinti und Roma bevorzugt. Für viele gilt Zigeuner heute als rassistisches Schimpfwort. Eine Minderheit unter ihnen sieht das jedoch anders und plädiert, wie die Filmemacherin Lidia Mirkovic, dafür, Zitat, den Begriff Zigeuner beizubehalten, ihn von Klischees zu befreien und ins Positive zu wenden. Zitat Ende. Sie schildert den Umgang mit der traditionellen Gruppenbezeichnung am Beispiel ihrer eigenen Familie und zitiert ihre Mutter, die sich als Serbin bezeichnete und sagte, ich stehle nicht, ich bettle nicht und bei uns ist es sauber. Generell beschreibt sie, dass die Integrierten, Zigeuner, Sinti, Roma, wie immer man sie nennt, die Tendenz haben, in der aufnehmenden Gesellschaft unsichtbar zu werden, sodass die Wahrnehmung in der Gesellschaft von jener Teilgruppe bestimmt wird, für die viele negative Zuschreibungen auch zutreffen. Auch hier zeigt sich wieder, dass die Änderung von Benennungen Probleme, die objektiv bestehen, nicht lösen kann. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks und der damit verbundenen Öffnung gab es eine starke Zuwanderung von Roma nach Mittel- und Westeuropa. Das brachte auch statistisch signifikante Erscheinungsformen von Betteln, Diebstahl und Prostitution mit sich. Es galt aber schnell als rassistisch, in diesem Zusammenhang das Wort Roma zu verwenden. Stattdessen ist seit den 90er Jahren in deutschen Zeitungen gerne von rumänischen Diebesbanden die Rede. Seit einigen Jahren drängen als Folge der verfehlten Freizügigkeitspolitik der EU und falscher sozialstaatlicher Anreize vermehrt Armutsflüchtlinge aus Rumänien und Bulgarien nach Deutschland. Auch hier wurde der Name Roma weitgehend tabuisiert. Der Deutsche Städtetag hatte in seinem Alarmpapier vom Januar 2013, in dem er auf die Dramatik der Entwicklung und den explosionsartigen Anstieg der Zahlen hinwies, den Begriff Roma zunächst ganz vermieden und nur von der Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien gesprochen. Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, unterstützt diese Praxis. Er meint, das Problem der Armutsmigration darf nicht ethnisiert werden, weil das die gesamte Minderheit erneut ausgrenzt und stigmatisiert. Die zutreffende Beschreibung eines früheren Kölner Staatsanwalts, dass bei Einbruchsdelikten, Zitat, einschlägig bekannte Roma-Clans das größte Problem darstellen, Zitat Ende, nennt er eine rassistische Zuordnung und pure Propaganda und erhebt den Vorwurf, Zitat, eine genetisch bedingte Kriminalität zu unterstellen, Zitat Ende. Sorgfältig vermeidet es Rose, den Sachverhalt zu bestreiten. Er wendet sich nur gegen seine Benennung. Die Verbindung von Roma mit Vorgängen wie Betteln, Diebstahl, Prostitution soll offenbar tabuisiert werden, indem man allenfalls von Zuwanderern aus Rumänien und Bulgarien redet. Das ist etwa so, als würde man im Zusammenhang mit dem Wort Mafia die Benutzung des Adjektivs italienisch unterbinden wollen oder als würde man die Feststellung, dass viele Russen überdurchschnittlich dem Alkohol ergeben sind, als rassistisch bezeichnen. Claudia Roth, die ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen, hatte ihren ganz eigenen Blick auf das Problem, als sie von einem, Zitat, vermeintlich anstehenden Zuwanderungsansturm von Sinti und Roma, Zitat Ende, sprach und sogleich warnte, wer in diesen Chor mit einstimmt, schürt bewusst Ängste und liefert den Nährboden für rassistisches Gedankengut. Stattdessen, Zitat, sollten wir Zuwanderung endlich als Bereicherung verstehen und Rassismus überall wirksam bekämpfen. Zitat Ende. Schon die Benennung eines gruppenbezogenen Problems wird hier zum Rassismus erklärt. Wir erleben folgerichtig gerade einen zweiten Benennungswechsel. Nachdem es nicht mehr Zigeuner heißt, soll nun auch die Verwendung von Roma, jedenfalls überall dort unterbunden werden, wo es in einem negativen Zusammenhang auftauchen könnte. Das mit bestimmten Erscheinungen, die an vielen Stellen anschaulich zutage treten, verbundene negative Bild wird jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung folgerichtig auf den Begriff Armutszuwanderer aus Bulgarien und Rumänien übertragen. Der Tag ist absehbar, an dem auch der Begriff Armutszuwanderer als rassistisch auf den Index kommt. Das zugrunde liegende Prinzip ist klar. Jeder gruppenbezogene Begriff, der aus irgendeinem Grund eine negative Konnotation haben könnte, beziehungsweise bereits eine negative Zuschreibung erfahren hat, wird aus dem Verkehr gezogen. Nicht automatisch aus dem Verkehr gezogen werden selbstverständlich die Ursachen, die die negative Zuschreibung bewirkt haben. Und damit vollzieht sich das Spiel nach einiger Zeit von neuem. Es kann im Prinzip so lange fortgesetzt werden, bis Sprache gar nichts mehr ausdrückt. Wenn man die Begriffe beseitigt, die eine Sache ausdrücken können, so bleibt die Sache selber davon ganz unberührt. Wenn der Vogel Strauß in großer Not den Kopf in den Sand steckt, so sieht er zwar den angreifenden Löwen nicht mehr, aber dieser verschwindet deshalb nicht. Auch ist die Welt ja nicht verschwunden, wenn das Kleinkind die Hände vor die Augen schlägt. Sie wird nur unsichtbar. Ähnlich unterliegen jene einem magischen Irrtum, die meinen, die Welt mit Begriffen ändern zu können. Diesem Denken steht die Unreife auf der Stirn. Wer ihm folgt und es dabei ehrlich meint, hat es erfolgreich vermieden, erwachsen zu werden. Der hessische Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn, FDP, wurde des Rassismus beschuldigt, als er das asiatische Aussehen des Bundeswirtschaftsministers Rösler erwähnte. Die Frankfurter Rundschau vermutete, er habe das in der finsteren Absicht getan, den FDP-Bundesvorsitzenden herabzusetzen, und forderte eine Entschuldigung. Einige Politiker von SPD und Grünen schlugen in dieselbe Kerbe. Nun sieht Philipp Rösler zweifellos asiatisch aus. Wie sollte er auch anders aussehen, wenn die beiden leiblichen Eltern Vietnamesen waren? Diese Feststellung ist etwa genauso diskriminierend wie die Aussage, dass Ole von Beust doch irgendwie norddeutsch aussieht. Hier gilt die Analyse Sigmund Freuds zum Verhältnis von Tabu und Projektion. Das Verbot, die ethnische Herkunft eines Menschen, die sich in seinem Aussehen zeigt, auch anzusprechen, ist Ausdruck einer Projektion, bei der die Empörten ihre eigenen verdrängten, feindseligen Gefühle auf jene richten, die den tabuisierten Sachverhalt benennen. Etwa zeitgleich hatte der Literaturkritiker Dennis Scheck Empörung ausgelöst, als er in seiner ARD-Sendung mit schwarz geschminktem Gesicht dagegen protestierte, dass Kinderbuchklassiker um überkommene, heute inopportune Ausdrücke bereinigt werden. Spiegel Online schrieb, genau wie das Wort Neger steht die Praxis, sich das Gesicht schwarz anzumalen, in einer rassistischen Tradition. Da müssten ja die Menschen, die einen Münchner Faschingsball mit einer Feder im Haar als Indianer, mit einem Bastrock angetan als Negerkönig oder im Burnus gewandet als Beduine besuchen, allesamt Rassisten sein? Die UNO scheint das zu glauben. Eine Berichterstatterin für den UN-Menschenrechtskommissar hat jetzt von der Regierung der Niederlande gefordert, die jahrhundertelange Tradition zu unterbinden, dass der Nikolaus bei seinen Umzügen vom Schwarzen Peter, Zwarte Piet, begleitet wird. Das erregte selbst den Widerspruch des Ministerpräsidenten Mark Rutte und zog heftige Proteste mit sich. Über 90% der Niederländer sprachen sich in Meinungsumfragen für die Tradition des Zwarte Piet aus. Niemand würde übrigens von Rassismus sprechen, wenn bei einem Umzug auf Jamaika eine weißgeschminkte Figur traditionell eine Rolle spielte. Die Sprache der Märchen, Negerkönige und Chinesenmädchen. Seit den frühen Tagen der Menschheit gab es auf der Welt Völker, die unterschiedlich aussahen, unterschiedlich lebten und unterschiedlich gewandet waren. Wer bisweilen in einem Geoheft blättert, kann feststellen, dass das bis auf die Kleidung auch heute noch so ist. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein trugen die Türken mehrheitlich Fes- und Pluderhosen, Chinesische Frauen trugen ihre traditionellen Gewänder und breite flache Strohhüte. Zahlreiche Naturvölker trugen Baströckchen oder Lendenschürze, wenn sie nicht ganz nackend gingen. Ottfried Preußlers Kinderbuch »Die kleine Hexe« spiegelt diese Welt. Das soll sich nach dem Willen des Verlegers Klaus Wilberg ändern, denn er will, Zitat, veraltete und politisch nicht mehr korrekte Begrifflichkeiten, Zitat Ende, ausmerzen. Deshalb sollen Worte wie Neger, Türken und Chinesinnen in künftigen Ausgaben des Buches nicht mehr vorkommen. Ähnlich ergeht es Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Was hätten da die Sprachreiniger erst bei Grimms Märchen zu tun? In den dort gesammelten Volksmythen wimmelt es von falschen Rollenbildern wie tapferen Prinzen und unerlösten Prinzessinnen, von Hexen, Zwergen und bösen Stiefmüttern. Gruppenbezogene Diskriminierungen werden ganz ungerührt vorausgesetzt und Grausamkeiten der unterschiedlichsten Art wertfrei geschildert. Aber gerade diese Sammlung wirkt so nachhaltig in fremde Kulturräume wie kaum ein anderes deutsches Kulturgut. Die Sprachreiniger verteidigen sich damit, dass sie nur unerwünschte Begrifflichkeiten ändern wollen, die für die Handlung gar nicht wichtig seien. Exakt das ist die Begründung für die vielen Feigenblätter in den Vatikanischen Museen, die ja nur unwichtige Teile bedecken. Mit diesem Argument kann man aber auch historische Gemälde übermalen und nur das Wichtige übrig lassen. Man könnte Minna von Barnhelm wegen Rollenklischees, den Kaufmann von Venedig wegen Antisemitismus und Othello wegen Rassismus umschreiben. Nun werden die Kinder auch umgeschriebene Märchenbücher verkraften. Schön ist es, wenn sie überhaupt noch Kinderbücher lesen, anstatt fernzusehen. Sinn solcher Änderungen kann nur die Bevormundung der kindlichen Fantasie sein. Sie sollen die Welt nicht so sehen, wie sie tatsächlich ist oder früher war, sondern wie sie aus der Sicht jener sein sollte, die alle gruppenbezogenen Zuschreibungen um jeden Preis vermeiden wollen. Diesem Ziel fallen nicht nur die Neger, sondern auch gleich noch die Türken und die Chinesinnen zum Opfer. Schon Feststellungen äußerlicher gruppenbezogener Unterschiede wie Hautfarbe oder Augenform gelten offenbar als rassistisch. Insofern passt die Tabuisierung von Philipp Röslers ethnischer Herkunft voll zum Geist, in dem die kleine Hexe überarbeitet werden soll. Die redaktionelle Zielsetzung des Kinderbuchverlegers Klaus Wilberg und seiner Zeitgenossen in den Medien erinnert mich an den Helden von George Orwells Roman 1984, Wilbur Smith. In der Eröffnungsszene des Buches blickt er von seiner Wohnung auf seine Arbeitsstätte, das Ministerium für Wahrheit. Dort arbeitet er an der großen Aufgabe, alle je in der Vergangenheit entstandenen Texte für die Archive so umzuschreiben, dass sie zur gegenwärtig gerade aktuellen Sicht der Dinge passen. Er kann die drei Parteilosungen auf der weißen Fassade des 300 Meter hohen Gebäudes lesen. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Sicherlich, die Umschreibung bekannter Kinderbücher ist kein Akt, den man überbewerten sollte. Aber wenn man damit einmal angefangen hat, gibt es qualitativ keine logische Grenze mehr. Ein langer, abschüssiger Pfad führt von dort letztlich zum Ministerium für Wahrheit. Und wer George Orwell gelesen hat, der weiß, dass das Ministerium für Wahrheit nur bestehen konnte, weil es auch das Ministerium für Liebe gab. Von dort kontrollierte der Staat alle Gedanken und brach schließlich auch den Helden des Romans. Was waren die letzten Worte des Stasi-Chefs Erich Mielke vor der Volkskammer der DDR? Aber ich liebe euch doch alle! Die geschlechtergerechte Sprache. Die Bemühungen um geschlechtergerechte Sprache begannen in den 70er Jahren in den USA und griffen von dort schnell auf Europa über. Sie sind im weitesten Sinne Ausfluss der Frauenbewegung. Die heftigen Kämpfe, die hier um Fragen des Sprachgebrauchs geführt wurden und werden, sind deshalb allesamt Stellvertreterkriege und als solche besonders verbissen. Dazu drei Bemerkungen. Zunächst eine Selbstverständlichkeit. Solange es Menschen gibt, werden sie bis auf wenige Ausnahmen als Jungen und Mädchen geboren und zu Männern oder Frauen heranwachsen. An diesem Faktum wird kein Sprachverwandlungskünstler und keine Sprachverwandlungskünstlerin je etwas ändern können. Anschließend ein linguistisch-historischer Hinweis. Solange es Sprache gibt, werden Substantive in fast allen Sprachen entweder einem Geschlecht, er, sie, oder einem Neutrum, es, zugeordnet. Auch an diesem Faktum wird kein Sprachverwandlungskünstler und keine Sprachverwandlungskünstlerin je etwas ändern können. Gleichzeitig brachte die europäische und antike Kultur es mit sich, dass die meisten generischen, also geschlechtsübergreifenden Bezeichnungen, zum Beispiel Gott oder Mensch, als Substantive männlichen Geschlechts waren. Insofern spiegelte die Entwicklung der Sprache in vieler Hinsicht auch überkommene männliche Dominanz wider. Mit dem Rückgang dieser Dominanz werden sich sprachliche Änderungen automatisch ergeben. Soweit sich die Gesellschaft weiterentwickelt, findet dies nämlich ganz organisch stets seinen sprachlichen Ausdruck, ohne dass man es forcieren oder zentral verwalten müsste. Sprache entwickelt sich mit den Bedingungen, unter denen sie benutzt wird, und legitimiert sich spontan in der Art ihres Gebrauchs. Nehmen wir als Beispiel das Verschwinden von Fräulein im Deutschen und Miss im Englischen. In der überkommenen Welt der abendländischen Moral war die sexuelle Betätigung von ehrbaren Frauen nur in der Ehe legitim. Für unverheiratete Frauen wurde deshalb der Zustand der Jungfräulichkeit in den Moralbegriffen axiomatisch vorausgesetzt. So kam es, dass auch ältere unverheiratete Frauen Fräulein genannt wurden und es vielfach als Angriff auf ihren guten Ruf empfanden, wenn man sie mit Frau anredete. Diese Unterscheidung wurde aber sinnlos, als durch die gesellschaftliche Entwicklung der Zustand der Jungfräulichkeit und die Eheschließung völlig voneinander entkoppelt wurden. Als man in den 70er Jahren schließlich den Namenszusatz Fräulein amtlich abschaffte, stieß das keine gesellschaftliche Entwicklung an, sondern es war der Nachvollzug bereits eingetretener Entwicklungen. Dieses Beispiel kann man übertragen. Die gesellschaftliche Wirklichkeit verschafft sich schon von selbst ihren jeweiligen sprachlichen Ausdruck. Umgekehrt ändert man nicht die Wirklichkeit, indem man Ausdrücke ändert, und das gibt all den feministischen Kämpfen gegen sexistische Grammatik etwas eminent Lächerliches. Professor Luise F. Pusch zum Beispiel möchte die deutsche Grammatik in zwei Stufen verändern, um in unserer Sprache die Dominanz des männlichen Geschlechts abzubauen. Mit dieser Forderung steht sie nicht allein. Erneut fühlt man sich an die Utopie von George Orwell erinnert. In dem fiktiven Staat Ozeanien war Newspeak die offizielle Sprache. Sie sollte Oldspeak oder Standard English in der Umgangssprache bis 2050 völlig ablösen. Der Zweck von Newspeak war es nicht nur, ein Kommunikationsmedium anzubieten, das der herrschenden Ideologie von Ozeanien entsprach, sondern es sollten alle anderen Arten zu denken unmöglich gemacht werden. Das war der erklärte Zweck von Newspeak, und das ist generell der Kern des Tugendterrors, soweit er die Sprache betrifft. Ob Luise F. Pusch wohl jemals den Anhang zu 1984 gelesen hat, sie und ihre GesinnungsgenossInnen sollten vielleicht doch einmal dieses Jahrhundertwerk zur Hand nehmen und gründlich studieren. Der geschlechtergerechte Newspeak, den die feministische Linguistik anstrebt, fordert, Frauen nicht nur mitzumeinen, sondern ausdrücklich zu erwähnen. Das produziert jene Wortgirlanden, die viele geschlechtergerechte Texte so schwer lesbar machen. Norbert Dörner weist darauf hin, dass die Doppelnennung auch ihre ideologischen Grenzen findet. Zitat: Denn von einer Warnung vor Taschendiebinnen und Taschendieben wird man wohl nichts hören. Zitat Ende. Aus meiner Sicht kann man die geschlechtergerechte Sprache ruhig sich selbst überlassen. Es lohnt nicht, sich an dieser Stelle zu verkämpfen. Ihre Ziele wird sie bei der Mehrheit der Menschen sowieso nicht erreichen, sobald die Zunge sich im Munde sträubt. Immerhin hat die ganze Sache ja auch etwas Erheiterndes. In den USA ist es mittlerweile ein Politikum, ob man he oder she sagt. In vielen amerikanischen Sachbüchern wechseln Autoren mittlerweile regelmäßig das Geschlecht des Subjekts, um sich nicht aus der feministischen Ecke angreifbar zu machen. Der Literatur jedenfalls eröffnet dies neue, überaus komische Perspektiven. Tom Wolfe lässt in seinem jüngsten Roman einen jungen, cleveren Reporter auftreten, der alle seine Sätze möglichst so baut, dass er statt he oder she they sagen kann. eine sprachliche Herausforderung und der junge Reporter bewältigt sie brillant. Selbst eine Feministin müsste das unterhaltsam finden. Die Verbindung der geschlechtergerechten Sprache zum Gender Mainstreaming wird an dieser Stelle nicht behandelt. Aber natürlich ist es überaus skurril, dass in manchen Kindergärten die Farben Rosa und Himmelblau vermieden werden. Die Frage, ob Jungen oder Mädchen bzw. Männer und Frauen außer den körperlichen Merkmalen ihres Geschlechts wirklich keine Unterschiede haben, wird in Kapitel 6 erörtert.